Mittagspause, Frühstück, Lunch Break. Hört uns denn jemand nun endlich? Ja, wir hören heute einen Ausschnitt aus der Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel, 1731 erschienen. Und Johann Gottfried Schnabel ist auch ganz in der Nähe von Leipzig, nämlich in der Nähe von Bitterfeld, geboren. In Insel Felsenburg ist natürlich nur der Kurztitel dieser Geschichte, die damals erschienen ist. Lang ausgesprochen heißt die Geschichte Wunderliche Vater einiger Seefahrer, absonderlich Alberti Juli, eines geborenen Sachsens, welcher in seinem 18. Jahre zu Schiffe gegangen, durch Schiffbruch, selbst vierte an eine grausame Klippe geworfen worden, nach deren Übersteigung das schönste Land entdeckt, sich daselbst mit seiner Gefährtin verheiratet, aus solcher Ehe eine Familie von mehr als 300 Seelen erzeuget, das Land vortrefflich angebaut, durch besondere Zufälle erstaunenswürdige Schätze gesammelt, seine in Deutschland ausgekundschafteten Freunde glücklich gemacht. Am Ende des 1728. Jahres, als in seinem 100. Jahre er noch frisch und gesund gelebt und vermutlich noch zu dato lebt, entworfen von dessen Bruders Sohnes Sohnes Sohne, Monsieur Eberhard Julio, kuriösen Lesern aber zum vermutlichen Gemütsvergnügen ausgefertiget, auch per Kommission dem Drucke übergeben von Gisandon, Nordhausen, Johann Heinrich Groß, Buchhändler, anno 1731. Ja, eben, in der Nähe von Bitterfeld geboren, dieser Johann Gottfried Schnabel, und hat zuerst als Barbier gewirkt, worunter man damals aber auch ärztliche Hilfsdienstleistungen verstanden hat. Er hat auch im Krieg als ärztlicher Gehilfe gearbeitet und dann später, wie gesagt, ist er als Hofbarbier in den Harz gekommen und hat da gearbeitet und gleichzeitig dann aber auch erste Bücher veröffentlicht, und die Insel Felsenburg ist auf jeden Fall sein bekanntestes, in den 50er, 60er Jahren auch nochmal durch Arno Schmidt bekannt geworden, der es als eines seiner Lieblingsbücher nochmal im Rundfunk auch vorgestellt hat. Und zu seiner Zeit, als es rausgekommen ist, war es aber auch ein sehr, sehr populäres Buch, was in großen Auflagen Verbreitung gefunden hat. Ja, das nun am Anfang in Leipzig spielt und auch davon handelt, wie man Leipzig auch verlassen kann und Abenteuer erleben, möchte ich euch in dieser Ausgabe der Mittagspause dieses Buch vorstellen und ja auch den Text eigentlich euch vorlesen, denn die Verfasserrechte daran sind natürlich längst erloschen. Ja, wir beginnen mit der Insel Felsenburg. Die Vorrede überspringe ich mal und gehe gleich über zum Haupttext, der wie folgt beginnt: Wunderliche Vater einiger Seefahrer. Ob denenjenigen Kindern, welche um die Zeit geboren werden, da sich Sonnen- oder Mondfinsternissen am Firmamente präsentieren, mit Recht besondere Fatalitäten zu prognostizieren seien, diese Frage will ich den gelehrten Naturkundigeren zur Erörterung überlassen und den Anfang meiner vorgenommenen Geschichtsbeschreibung damit machen. Wenn ich dem geneigten Leser als etwas Merkliches vermelde, dass ich Eberhard Julius den 12. Mai 1706 eben in der Stunde das Licht dieser Welt erblickt, da die bekannte große Sonnenfinsternis ihren höchsten und fürchterlichsten Grad erreicht hatte. Mein Vater, der ein wohlbemittelter Kaufmann war und mit meiner Mutter noch kein völliges Jahr im Ehestande gelebt, mochte wegen gedoppelter Bestürzung fast ganz außer sich selbst gewesen sein, jedoch nachdem er bald darauf das Vergnügen hat, meine Mutter ziemlich frisch und munter zu sehen, mich aber als seinen erstgeborenen jungen, gesunden Sohn zu küssen, hat er sich, wie mir erzählt worden, vor Freuden kaum zu bergen gewusst. Ich trage Bedenken, von denjenigen Tändeleien viel Wesens zu machen, die zwischen meinen Eltern als jungen Eheleuten und mir als ihrer ersten Frucht der Liebe in den ersten Kinderjahren vorgegangen. Genug. Ich wurde von ihnen, wiewohl etwas zärtlich, jedoch christlich und ordentlich erzogen. Weil sie mich aber von Jugend an dem Studieren gewidmet, so musste es keinesfalls an gelehrten und sonst geschickten Lehrmeistern ermangeln, deren getreue Unterweisung nebst meinem unermüdeten Fleiße so viel wirkte, dass ich auf Einraten vieler erfahrener Männer, die mich examiniert hatten, in meinem 17. Jahre, nämlich um Ostern 1723, auf die Universität Kiel nebst einem guten Anführer reisen konnte. Ich legte mich auf die Jurisprudenz nicht sowohl aus meinen eigenen Antriebe, sondern auf Begehren meiner Mutter, welche eines vornehmen Rechtsgelehrten Tochter war. Allein ein hartes Verhängnis ließ mich die Früchte ihres über meine guten Progressen geschöpften Vergnügens nicht lange genießen, indem ein Jahr hernach die schmerzliche Zeitung bei mir einlief, dass meine getreue Mutter am 16. April 1724 samt der Frucht in Kindesnöten todesverblichen sei. Mein Vater verlangte mich zwar zu seinem Troste auf einige Wochen nach Hause, weil, wie er schrieb, weder meine einzige Schwester noch andere Anverwandte seinen Schmerzen einige Linderung verschaffen könnten. Doch da ich zurückgeschrieb, dass um diese Zeit alle Kollegia aufs Neue angingen, weswegen ich nicht allein sehr viel versäumen, sondern über dieses seine und meine Herzenswunde Ehe noch weiter aufreißen als heilen würde, erlaubte mir mein Vater, nebst Übersendung eines Wechsels von 200 speziellen Dukaten, noch ein halbes Jahr in Kiel zu bleiben. Nach Verfließung dessen aber sollte nach Hause kommen, über Winters bei ihm zu verharren, so dass im Frühjahre das galante Leipzig zu besuchen und meine Studia daselbst zu absolvieren. Sein Wille war meine Richtschnur, da Nero die noch übrige Zeit in Kiel nicht verabsäumete, mich in meinem ergriffenen Studio nach Möglichkeit zu kultivieren. Gegen Martini aber mit den herrlichsten Attestaten meiner Professoren versehen nach Hause reisete. Es war mir zwar eine herzliche Freude, meinen werten Vater und liebe Schwester nebst anderen Anverwandten und guten Freunden in völligem Glücksstande anzutreffen, allein der Verlust der Mutter tat derselben ungemeinen Einhalt. Kurz zu sagen, es war kein einziges Divertissement, so mir von meinem Vater sowohl auch anderen Freunden gemacht wurde, vermögend, das einwurzelnde melancholische Wesen aus meinem Gehirne zu vertreiben. Derowegen nahm die Zuflucht zu den Büchern und suchte darinnen mein verlorenes Vergnügen, welches sich denn nicht selten in selbigen finden ließ. Mein Vater bezeigte teils Leid, teils Freude über meine Duce-Aufführung, reservierte sich aber bald nach meinem Verlangen, mich ohne Aufseher oder wie es zuweilen heißen muss, Hofmeister, mit 300 Franken und einem Wechselbrief aus 1000 Taler nach Leipzig zu schaffen, allwo ich den 4. März 1725 glücklich ankam. Wer die Beschaffenheit dieses in der ganzen Welt berühmten Orts nur einigermaßen weiß, wird leichtlich glauben, dass ein junger Bursche mit so viel barem Gelde versehen, daselbst allerhand Arten von vergnüglichem Zeitvertreibe zu suchen, Gelegenheit findet. Jedennoch war mein Gemüte mit beständiger Schwermütigkeit angefüllt, außer wenn ich meine Kollegia frequentierte und in meinem Museum mit den Toten konversierte. Ein Landsmann von mir, Monsieur H. genannt, merkte meine Malheur bald, weil er ein Mediziner war, der seine Hand allbereit mit größter Raison nach dem Doktorhute ausstreckte. Derowegen sagte er einmal sehr vertraulich: »Lieber Herr Landsmann, ich weiß ganz gewiss, dass Sie nicht die geringste Ursache haben, sich in der Welt über etwas zu chagrinieren, ausgenommen den Verlust Ihrer seligen Frau Mutter. Als ein vernünftiger Mensch aber können Sie sich dieser wegen so heftig und langwierig nicht betrüben. Erstlich, weil Sie deren Seligkeit vollkommen versichert sind, was andere, da sie an noch einen solchen Vater haben, von dem sie alles erwarten können, was von ihm und der Mutter zugleich zu hoffen gewesen. Anderer Motiven vor Izzo zu geschweigen. Ich setze aber meinen Kopf zum Pfande, dass ihr niedergeschlagenes Wesen vielmehr von einer üblen Disposition des Geblüts herrühret, weswegen ihnen aus gutem Herzen den Gebrauch einiger Arzneien hiernächst die Abzapfung etlicher Unzen Geblüts rekommendiert haben will. Was gilt's, rief er aus. Wir wollen in 14 Tagen aus einem anderen Tone miteinander schwatzen. Dieser gegebene Rat schien mir nicht unvernünftig zu sein. Derowegen leistete demselben gehörige Folge und fand mich in wenigen Tagen weit aufgeräumter und leichtsinniger als sonsten, welches meinen guten Freunden höchst angenehm und mir selbst am gefälligsten war. Ich wohnete ein und anderem Schmause bei, richtete selbst einen aus, spazierte mit auf die Dörfer. Kurz, ich machte alles mit, was so nette Burschen ohne Prostitution vorzunehmen pflegen. Jedoch kann nicht leugnen, dass dergleichen Vergnüglichkeiten zum Öfteren von einem bangen Herzklopfen unterbrochen wurden. Die Ursache dessen sollte zwar noch immer eine Vollblütigkeit zugeschrieben werden, allein mein Herz wollte mich fast im Voraus versichern, dass mir ein besonderes Unglück bevorstünde, welches sich auch nach Verfluss weniger Tage, und zwar in den ersten Tagen der Messwoche, in folgendem Briefe, den ich von meinem Vater empfing, offenbarete. Mein Sohn, erschrecket nicht, sondern ertraget vielmehr mein und euer unglückliches Schicksal mit großmütiger Gelassenheit, da ihr in diesen Zeilen von mir selbst leider versichert werdet, dass das falsche Glück mit dreien fatalen Streichen auf einmal meine Reputation und Wohlstand, ja mein alles zu Boden geschlagen. Fraget ihr, wie und auf was Art, so wisset, dass mein Kompagnon einen Bankrott auf 2 Tonnen Goldes gemacht, das auf meine eigenen Kosten ausgerüstete ostindische Schiff bei der Retour von den Seeräubern geplündert und letztlich zur Komplettierung meines Ruins den Verfall der Aktien mich allein um 50.000 Taler bringet. Ein mehreres will hiervon nicht schreiben, weil mir im Schreiben die Hände erstarren wollen. Lasset euch inliegenden Wechselbrief A 2.000 Franken in Leipzig von Herrn H. gleich nach Empfang dieses bezahlen. Eure Schwester habe ich mit ebenso viel und ihren besten Sachen nach Stockholm zu ihrer Base geschickt. Ich aber gehe mit einem wenigen von hier ab, um in Ost- oder Westindien entweder mein verlorenes Glück oder den Tod zu finden. In Hamburg bei Herrn W. habt ihr vielleicht mit der Zeit Briefe von meinem Zustande zu finden. Lebet wohl und bedauert das unglückliche Verhängnis eures treugesinnten Vaters, dessen Redlichkeit aber allzu starker Hasard und Leichtgläubigkeit ihm und seinen frommen Kindern dieses Malheur zugezogen. Doch in Hoffnung, Gott werde sich eurer und meiner nicht gänzlich entziehen, verharre den 5. April 1725 euer bis ans Grab getreuer Vater, Franz Martin Julius. Ich fiel nach Lesung dieses Briefs als ein vom Blitz gerührter rückwärts auf mein Bette und habe länger als 2 Stunden ohne Empfindung gelegen. Selbigen ganzen Tag und die darauffolgende Nacht wurde in größter Desperation zugebracht, ohne das geringste von Speise oder Getränke zu mir zu nehmen. Da aber der Tag anbrach, beruhigte sich das ungestüme Meer meiner Gedanken einigermaßen. Ich betete mein Morgengebet mit herzlicher Andacht, sung nach einem Morgenlied auch dieses, Gott, der wird's wohl machen, etc., schlug hernach die Bibel auf, in welcher mir sogleich der 127. Psalm Davids in die Augen fiel, welcher mich ungemein rührete. Nachdem ich nun meine andächtigen, ungeheuchelten Penseen darüber gehabt, schlug ich die Bibel nochmals auf und traf unverhofft die Worte, Vorsehung 10, der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, etc. Hierbei traten mir die Tränen in die Augen, mein Mund aber brach in folgende Worte aus. Mein Gott, ich verlange ja eben nicht reich an zeitlichen Gütern zu sein. Ich gräme mich auch nicht mehr um die Verlorenen, setze mich aber, wo es dir gefällig ist, nur in einem solchen Stand, worin nicht deine Ehre befördern, meinen Nächsten nützen, mein Gewissen rein erhalten, reputierlich leben und selig sterben kann. Gleich denselben Augenblick kam mir in die Gedanken, umzusatteln und anstatt der Jurisprudenz die Theologie zu erwählen, weswegen ich meine Gelder einkassieren, zwei Teile davon als Zinsen legen und mich mit dem Übrigen auf die Wittenbergische Universität begeben wollte. Allein der plötzliche Überfall eines hitzigen Fiebers verhinderte mein eilfertiges Vornehmen, denn da ich kaum Zeit gehabt, meinen Wechsel bei Herrn H. in Empfang zu nehmen und meine Sachen etwas in Ordnung zu bringen, so sah er mich gezwungen, das Bett zu suchen und einem berühmten Medikum wie auch eine Wartfrau holen zu lassen. Meine Landsleute, so etwas im Vermögen hatten, bekümmerten sich, nachdem sie den Zufall meines Vaters vernommen, nicht das Geringste um mich. Ein armer, ehrlicher Studiosus aber, so ebenfalls mein Landsmann war, blieb fast Tag und Nacht bei mir. Und ich muss ihm zum Ruhme nachsagen, dass ich in seinen mir damals geleisteten Diensten mehr Liebe und Treue als Interesse gespüret. Mein Wunsch ist, ihn dermaleinst auszuforschen und Gelegenheit zu finden, meine Erkenntlichkeit zu zeigen. Meine Krankheit dauerte inzwischen zu damaligen großen Verdrusse und auch noch größerem Glücke bis in die dritte Woche, worauf ich die freie Luft wiederum zu vertragen gewohnete und derowegen mit meinem redlichen Landsmanne täglich ein paar Mal in das angenehme Rosental, doch aber bald wieder nach Hause spazierte, anbei im Essen und Trinken solche Ordnung hielt, als zu völliger Wiederherstellung meiner Gesundheit vorratsam hielt. Denn ich war nicht gesinnet, als ein halber oder ganzer Patient nach Wittenberg zu kommen. Der Himmel aber hatte beschlossen, dass sowohl aus meinem geistlichen Studieren als aus der nach Wittenberg vorgenommenen Reise nichts werden sollte. Denn als ich etliche Tage nach meinem gehaltenen Kirchgange und erster Ausflucht mein Morgengebet an noch verrichtete, klopfte der Briefträger von der Post an meine Tür. Und nach Eröffnung derselben wurde mir von ihm ein Brief eingehändigt, welchen ich mit zitternden Händen erbrach und also gesetzt gefand. Den 21. Mai 1725. Monsieur, Ihnen werden diese Zeilen, so von einer Ihrer Familie ganz unbekannten Hand geschrieben sind, unfehlbar viele Verwunderung verursachen. Allein als ein Studierender werden Sie vielleicht besser als andere Ungelehrte zu begreifen wissen, wie unbegreiflich zuweilen der Himmel das Schicksal der sterblichen Menschen disponiert. Ich, Endes Unterschriebener, bin zwar ein Teutscher von Geburt, stehe aber von Itzo als Schiffskapitän in holländischen Diensten und bin vor wenigen Tagen allhier in ihre Geburtsstadt angelangt, in Meinung der Herrn Vater anzutreffen, dem ich eine der allerprofitabelsten Zeitungen von der Welt persönlich überbringen wollte. Allein ich habe zu meinem allergrößten Missvergnügen nicht allein sein gehabtes Unglück, sondern über dieses noch vernehmen müssen, dass er allbereit vor Monatsfrist zu Schiffe nach Westindien gegangen. Diesem aber ungeachtet verbindet mich ein geleisteter körperlicher Eid. Ihnen, Monsieur Eberhard Julius, als dessen einzigem Sohne, ein solches Geheimnis anzuvertrauen, Kraft dessen Sie nicht allein Ihres Herrn Vaters erlittenen Schaden mehr als gedoppelt ersetzen und vielleicht sich und Ihren Nachkommen bis auf späte Jahre hinaus glücklich machen können. Ich versichere noch einmal, Monsieur, dass ich mit Ihrer allerlei Gedanken bei dieser Affäre mehr als zu wohl vorstelle. Allein ich bitte Sie inständig, alle Hindernisse aus dem Wege zu räumen und sich in möglichster Geschwindigkeit auf die Reise nach Amsterdam zu machen, damit Sie längstens gegen St. Johannistag daselbst eintreffen. Der 27. Juni, wo Gott will, ist zu meiner Abfahrt nach Ostindien angesetzt. Finden Sie mich aber nicht mehr, so haben Sie eine versiegelte Schrift von meiner Hand gestellt, bei dem Bankier, Herrn G.V.B., abzufordern, wonach Sie Ihre Mesures nehmen können. Doch ich befürchte, dass Ihre importanten Affären weitläufiger werden und wohl gar nicht glücklich laufen möchten, wofern Sie verabsäumeten, mich in Amsterdam auf dem ostindischen Hause, allwo ich täglich anzutreffen und bekannt genug bin, persönlich zu sprechen. Schließlich will ihnen die Beschleunigung ihrer Reise zu ihrer zeitlichen Glückseligkeit nochmals freundlich rekommendieren, sie der guten Hand Gottes empfehlen und beharren, Monsieur votre valet, Leonard Wolfgang. Postscriptum, damit Monsieur Julius in meiner Zitation kein Misstrauen zu setzen Ursache habe, folgt hierbei ein Wechselbrief, A150 Dukaten an Herrn S. in Leipzig gestellt, welche zu Reisekosten aufzunehmen sind. Es wird vielleicht wenig Mühe kosten, jemanden zu überreden, dass ich durch Durchlesung dieses Briefes eine gute Zeit nicht anders als ein Träumender auf meinem Stuhle sitzen geblieben. Ja, es ist zu versichern, dass diese neue und für mich so profitable Zeitung fast eben der gleichen Zerrüttung in meinem Gemüte stiftete, als die vorige von dem Unglücke meines Vaters. Doch konnte mich hierbei etwas eher fassen und mich mit meinem Verstande ordentlicher zu Rate gehen, der wegen der Schluss in wenigen Stunden dahinaus fiel, mit ehester Post die Reise nach Amsterdam anzutreten. Hierbei fiel mir sogleich der tröstliche Vers ein, es sind ja Gott sehr schlechte Sachen, etc., welcher mich anreizete, Gott herzlich anzuflehen, dass er meine Jugend in dieser bedenklichen Sache doch ja vor des Satans und der bösen Welt gefährlichen Stricken, List und Tücken gnädiglich bewahren und lieber in größter einer Armut als Gefahr der Seelen geraten lassen wolle. Nachdem ich mich solcher Gestalt mit Gott und meinem Gewissen wohl beraten, blieb es bei dem gefassten Schlusse, nach Amsterdam zu reisen, fing derowegen an, alles auf eiligste daraus zu veranstalten. Bei Herrn S. ließ ich mir die 150 Dukaten noch selbigen Tages zahlen, packte meine Sachen ein, bezahlte alle diejenigen, so mir Dienste geleistet hatten, nach meinen wenigen Vermögen reichlich, verdung mich mit meiner Equipage auf der kasselische oder holländische Post und fuhr in Gottes Namen mit besonderem Gemütsvergnügen von Leipzig ab. Auf dieser Reise begegnete mir nichts Außerordentliches, außer dem, dass ich mich resolvierte, teils Mattigkeit, teils Neugierigkeit wegen, die berühmten Seltenheiten in und bei der landgräflich hessisch-kasselischen Residenzstadt Kassel zu betrachten, einen Posttag zu verpassen. Nachdem ich aber ziemlich ausgeruht und das Magnifik gewesen zu admirieren vielfältige Gelegenheit gehabt, folgte ich meine vorhabende Reise und gelangte, noch vor dem mir angesetzten Termine, glücklich in Amsterdam an. Meine Logis nahm ich auf Rekommendation des Kofferträgers in der Wermutstraße in Wapen von Obereisel und fand daselbst vor einem ermüdeten Passagier sehr gute Gelegenheit. Demungeachtet vergönnete mir das heftige Verlangen, den Kapitän Wolfgang zu sehen und ausführlich mit ihm zu sprechen. Kaum 7 Stunden Zeit zum Schlafe, weil es an sich selbst kräftig genug war, alle Mattigkeit aus meinen Gliedern zu vertreiben. Folgenden Tages ließ ich mich von müßigen Burschen für ein gutes Trinkgeld in ein und anderes Schenkhaus, wohin gemeiniglich Seefahrer zu kommen pflegten, begleiten. Ich machte mich mit guter Manier bald an diesen und jenen, um einen Vorbericht von des Kapitän Wolfgangs Person und ganzen Wesen einzuziehen. Doch meine Mühe war überall vergebens. Wir hatten binnen 3 oder 4 Stunden mehr als 12 bis 16 Tee, Kaffee, Wein und Brandeweinhäuser durchstrichen, mehr als 50 Seefahrer angeredet und auch niemanden angetroffen, der erwähnten Kapitän kennen wollte. Mein Begleiter fing schon an zu taumeln, weil er von dem Weine, den ich ihm an verschiedenen Orten geben ließ, ziemlich betrunken war, weswegen vor's Dienlichste hielt, mit demselben den Rückzug nach meinem Quartiere zu suchen. Er ließ sich solches gefallen, kaum aber waren wir 100 Schritte zurückgegangen, als uns ein alter Bootsknecht begegnete, welchem er zurief, »Wo lauf, Bruder? Kannst du Nachricht geben von dem Kapitän Wolfgang? Hier ist dein Trinkgeld zu verdienen.« »Well, Bruder«, antwortete der Bootsknecht, »was soll Kapitän Wolfgang? Soll ich nicht kennen? Soll ich nicht wissen, wo er logiert? Habe ich nicht 2 Fahrten mit ihm getan? Habe ich nicht noch vor 3 Tagen 2 Franken von ihm geschenkt bekommen? Guter Freund, fiel ich ihm in die Rede, ist's wahr, dass ihr den Kapitän Leonard Wolfgang kennet, so gebet mir weitere Nachricht, ich will. Mardübel, replizierte der Grobian, meinet ihr, dass ich euch belügen will? So gehet zum Teufel und sucht ihn selber. Diese mit einer verzweifelt boshaftigen und schälen Miene begleiteten Worte waren kaum ausgesprochen, als er sich ganz negligent von uns abwandte und in einen Weinkeller verfügte. Mein Begleiter riet mir nachzugehen, ihm gute Worte und etliche Stüver am Gelde zu geben, auch etwa ein Glas Wein zuzutrinken mit der Versicherung, er würde mir so dann schon aufs Neue und viel höflicher zur Rede stehen. Indem mir nun ein sogar vieles daran gelegen war, überwand ich meinen innerlichen Verdruss, den ich über die grausame Grobheit dieses Menschen geschöpft hatte, und gehorchte meinem halb betrunkenen Ratgeber. Paul, so hieß der grobe Bootsknecht, hatte kaum einen halben Gulden, nebst einer tüchtigen Kanne Wein und die erste Silbe von einem guten Worte bekommen, als er sogleich den allerhöflichsten Klotz von der ganzen Welt zu werden schien. Er küssete meine Hand mit aller Gewalt wohl 50 Mal, hatte wieder die Gewohnheit dieser Leute, seine Mütze stets in Händen und wollte, alles meines Bittens ungeachtet, sein Haupte in meiner Gegenwart durchaus nicht bedecken. Mein Begleiter trank ihm auf meine Gesundheit fleißig zu. Paul tat noch fleißiger Bescheid, erzählte mir dabei alles haarklein, was er von des Kapitäns Wolfgangs Person, Leben und Wandel in dem Innersten seines Herzens wusste. Und diese Erzählung dauerte über 2 Stunden, worauf er sich erbot, mich sofort in des Kapitäns Logis zu führen, welches nah an der Börse gelegen sei. Allein, ich ließ mich verlauten, dass ich meine Visite bei demselben noch etliche Tage aufschieben und vor Hero erstlich von der Reise recht ausruhen wollte. Hierauf bezahlte noch 6 Kannen Wein, den die beiden nassen Brüder getrunken hatten, verehrte dem treuherzigen Paul noch einen Gulden und begab mich allein wieder auf den Weg nach meinem Quartiere, weil mein allzu stark besoffener Wegweiser gar nicht von der Stelle zu bringen war. Ich ließ mir von dem Wirte die Mahlzeit auf meiner Kammer vor mich alleine zubereiten und wiederholte dabei in Gedanken alles, was mir Paul von dem Kapitän Wolfgang erzählt hatte. Hauptsächlich hatte ich angemerkt, dass derselbe ein vortrefflich kluger und tapferer Seemann, anbald zuweilen zwar sehr hitzig, doch aber bald wieder gelassen, gütig und freigebig sei, wie er denn zum Öfteren nicht allein seine Freunde und Bootsknechte, sondern auch andere, ganz Fremde, mit seinen größten Schaden und Einbuße aus der Not gerissen. Demungeacht hätten seine Untergebenen vor wenigen Jahren unterwegs wieder diesen ehrlichen Mann rebelliert, demselben bei nächtlicher Weile Hände und Füße gebunden und ihn bei einem Wüstenfelsen ausgesetzt zurückgelassen. Doch hätte vor einigen Monaten das Glücke den Kapitän wieder gesund zurückgeführt, und zwar mit vielem Geld und Gütern versehen, auf was vor Art er selbiges aber erworben, wusste Paul nicht zu sagen. Im Übrigen sei er ein Mann von mittlerer Statur, wohlgebildet und gewachsen, deutscher Nation, etwas über 40 Jahre alt und lutherischer Religion. Ich nun mit allem Fleiß dahingestrebet, bevor mich da dem Kapitän zu erkennen gäbe, erstlich bei fremden Leuten sichere Kundschaft wegen seines Zustandes, Wesens, Gemüts und Lebensart einzuziehen, so konnte mir diese Nachricht als ein Konfrontativ meines ohnehin starken Vertrauens nicht anders als höchst angenehm sein. Die Speisen und Bouteille Wein schmeckten mir unter diesen Gedanken vortrefflich wohl. Ich machte meinem auf der Post ziemlich zerschüttelten Körper nach der Mahlzeit dennoch eine kleine Motion, hielt mich aber darauf ein paar Stunden Mittagsruhe. Gegen Abend ließ ich mich von meinem vorigen Begleiter, der seinen Rausch doch auch schon ausgeschlafen hatte, abermals ausführen, und zwar in ein berühmtes reputierliches Kaffeehaus, wo sich unzählige Personen auf verschiedene Arten divertierten. Ich meines Orts sah mich nach niemandem anders als Seeoffizianten um, war auch so glücklich, einen Tisch anzutreffen, welcher mit 6 Personen von der gleichen Schlage besetzt unten aber noch Platz genug für mich vorhanden war. Ich nahm mir die Freiheit, mich nach gemachtem höflichen Kompliment mit meinem Kaffeepöttchen zu ihnen zu setzen. Ihre gewöhnliche Freiheit verleitete sie gar bald, mich wiewohl in ganz leutseligen Terminis zu fragen, wer und woher ich wäre, was meine Verrichtungen all hier, ob ich mich lange in Amsterdam aufzuhalten gedächte, wie es mir all hier gefiele und dergleichen. Ich beantwortete alle ihre Fragen nach meinen Gutachten, und zwar mit sittsamer Bescheidenheit, keineswegs aber mit einer sklavischen Submission. Hiernächst treten sie das Gespräch auf die Beschaffenheit verschiedener Etaten und Örter in Deutschland, da ich ihnen denn auf Befragen nach meinem besten Wissen hinlängliche Satisfaktion gab. Auch fielen sie auf die unterschiedlichen Universitäten und Studenten, wobei ihnen ebenfalls zu sattsamer Nachricht nichts schuldig blieb. Weswegen der Vornehmste unter ihnen zu mir sprach: »Monsieur, ich bekenne, dass ihr mir älter am Verstande als an Jahren vorkommt. Bei Gott, ich halte viel von dergleichen jungen Leuten.« Ich vermochte über diesen unverhofften Spruch etwas rot werden, machte aber ein höflich Kompliment und antwortete: »Mein Herr, Sie belieben allzu vorteilhaftig von Ihren Diener zu sprechen. Ich kann freilich nicht leugnen, dass ich erstlich vor wenigen Wochen in mein 20. Jahr getreten bin und ungeachtet mich fast von meiner Kindheit an eifrig auf die Studia gelegt, so weiß ich doch gar zu wohl, dass mir noch allzu viel an Kondüt und Wissenschaft mangelt, welches ich aber mit der Zeit durch emsigen Fleiß und den Umgang mit geschickten Leuten zu verbessern trachten werde. Wo ihr Mittel habt, setzt ein anderer hinzu, wäre es schade um euch, wenn ihr nicht wenigstens noch 2 oder 3 Jahre auf Universitäten zubrächtet, nach diesen Gelegenheiten suchet, die vornehmsten Länder von Europa durchzureisen. Denn eben durch das Reisen erlernet man die Kunst, seine erlangte Wissenschaften hier und da glücklich anzubringen. Eben dieses, versetzte ich, ist mein Propos, und obgleich meine eigenen Mittel dabei nicht zulänglich sein möchten, so habe doch das feste Vertrauen zu Gott, dass er etwa an hier oder da gute Gönner erwecken werde, die mir mit gutem Rat und Tat und meinem Zweck zu erreichen an die Hand gehen können. Ihr meritiert es sehr wohl, replizierte der Erste, und ich glaube, es wird euch jeden Führer selten daran mangeln. Hiermit wurde der Diskurs durch ein auf der Straße entstandenes Lärmen unterbrochen, welches sich jedoch bald wiederum stillete. Die Herren Seeoffiziers aber blieben eine kleine Weile ganz stille sitzen. Ich trank meinen Kaffee auch in der Stille und rauchte eine Pfeife Knastertobak. Dabei bemerkte, dass einer von ihnen mich öfter sehr freundlich ansah, nahm mir die Kühnheit, ihn zu fragen, ob sich nicht all hier in Amsterdam ein gewisser Schiffskapitän namens Leonard Wolfgang aufhielte. »Mir ist«, antwortete er, »dieser Name nicht bekannt.« »Wie«, fiel ihm derjenige, welchen ich vor den Vornehmsten hielt, in die Rede, »solltet ihr den berühmten Kapitän Wolfgang nicht kennen?« Welches jener sowohl als die anderen mit einem Kopfschütteln verneineten. »Monsieur«, redete er zu mir, »ist Wolfgang etwa ein euer Befreunter oder Bekannter?« »Mein Herr«, versetzte ich, »keins von beiden, sondern ich habe nur unterwegs auf der Post mit einem Passagier gesprochen, der sich vor einen Vetter von ihm ausgab und dabei sehr viel Merkwürdiges von seinen Aventuren erzählete.« »Monsieur«, fuhr also der ansehnliche Seemann in seiner Rede fort, »ich kann euch versichern, dass selbiger Kapitän ein perfekter Seeoffizier und dabei recht starker Aventurier ist, welcher aber doch sehr wenig Wesens von sich macht und gar selten etwas von seinen eigenen Begebenheiten erzählet, es sei denn, dass er bei außerordentlich guter Laune anzutreffen. Er ist ein Spezialfreund von mir. Ich kann mich aber deswegen doch nicht rühmen, viel von seinen Geheimnissen ausgeforscht zu haben. Bei was für Gelegenheit er zu seinem großen Vermögen gekommen, kann ich nicht sagen, denn ich habe ihn vor etliche 20 Jahren, da er auf dem Schiffe der holländische Löwe genannt, an noch die Feder führete, als seinen pauvre Diable gekennet. Nach diesen hat er den Degen ergriffen und sich durch seine Bravüre zu dem Posten eines Kapitäns geschwungen. Seine Conduite ist dermaßen angenehm, dass sich jedermann mit ihm in Gesellschaft zu sein wünscht. Vor kurzem hat er sich ein vortreffliches neues Schiff unter dem Namen der Getreue Paris ausgerüstet, mit welchem er eine neue Tour auf die barbarischen Küsten und Ostindien zu tun gesonnen und, wie ich glaube, in wenig Tagen absegeln wird. Hat einer oder der andere Lust, ihn vor seiner Abfahrt kennenzulernen, der stelle sich morgen den Vormittag auf dem ostindischen Hause ein, allwo ich notwendiger Affären halber mit ihm zu sprechen habe und Abrede nehmen werde, an welchem Ort wir uns nachmittags divertieren können. Hiermit stund der ansehnliche Herr von seiner Stelle auf, um in sein Logis zu gehen. Die anderen folgten ihm, ich aber blieb, nachdem ich von ihnen höflich Abschied genommen, noch eine Stunde sitzen, hatte meinen eigenen vergnügten Gedanken über das angehörte Gespräch und ging her und nachmals mit meinem abermals ziemlich berauschten Begleiter zurück in meine Logis. Allwo mich sogleich niederlegte, viel sanfter als sonst gewöhnlich ruhete. Folgenden Morgen begab ich mich in reinlicherer Kleidung in die neue lutherische Kirche und nach verrichteter Andacht spazierte auf das ostindische Haus zu, das nun im Begriff war, die Kostbarkeiten desselben ganz erstaunend zu betrachten, hörete ich seitwärts an einem etwas erhabenen Orte die Stimme des gestern mir so ansehnlich gewesenen Seeoffiziers zu einem anderen folgendes Reden. »Mon frère, sehe dort einen wohlkonduisierten jungen Deutschen stehen, welcher nur vor wenigen Tagen mit der Post von Leipzig gekommen und gestrigen Abend in meiner Kompanie nach euch gefragt hat. Weil er unterwegs einen euren Vettern gesprochen. Es wurde gleich hierauf etliche Mal gepistet. Sobald nun vermerkte, dass es mich anginge, machte ich gegen die zwei nebeneinander stehenden Herren meine Referenz. Sie dankten mir sehr höflich, wohllaubten sich aber sogleich voneinander. Der Unbekannte kam augenblicklich auf mich zu, machte mir ein sehr freundliches Kompliment und sagte, »Monsieur, wo ich mich nicht irre, werden Sie vielleicht in den Kapitän Wolfgang suchen?« »Mon Patron«, antwortete ich, »ich weiß nicht anders und bin dieserhalb von Leipzig nach Amsterdam gereist.« »Um Vergebung«, fragte er weiter, »wie ist Ihr Name?« Meine Antwort war, »ich heiße Eberhard Julius.« Den Augenblick fiel er mir um den Hals, küssete mich auf die Stirn und sagte, »mein Sohn, an mir findet ihr denjenigen, so ihr sucht, nämlich den Kapitän Leonard Wolfgang. Gott sei gelobet, der meinen Brief und eure Person die rechten Wege geführet hat, doch habt die Güte, eine kleine Stunde hier zu verziehen, bis ich, nachdem ich meine wichtigen Geschäfte besorgt, wieder an Hero komme und euch abrufe.« Ich versprach, seinem Befehl zu gehorsamen, er aber ging eilends fort und kam, ehe noch eine Stunde verstrichen, wieder zurück, nahm mich bei der Hand und sagte, »so kommet denn, mein Sohn, und folget mir in meine Logis, allwo ich ein solches Geheimnis entdecken werde, welches, je unglaublicher es anfänglich scheinen, desto kostbarer für euch sein wird.« Die verschiedenen Gemütsbewegungen, so bei dieser Zusammenkunft in mir ganz wunderlich durcheinander gingen, hatten meinen Kopf dermaßen verwirrt, dass fast nicht mehr wusste, was ich antworten oder wie mich stellen sollte. Doch unterwegs, da der Kapitän bald mit diesen, bald mit jenen Personen etwas zu schaffen hatte, bekam ich Zeit, mich etwas wieder in Ordnung zu bringen. Sobald wir demnach in seinem Logis eingetreten waren, umarmete mich er mich aufs Neue und sagte, »seid mir vielmals willkommen, allerwertester Freund, und nehmet nicht ungütig, wenn ich euch hinführe, meinen Sohn nenne, weil ihn die Zeit lehren soll, dass ich als ein Vater handeln und euch an einen solchen Ort führen werde, wo ihr den Grundstein zu eurer zeitlichen Glückseligkeit finden könnet, welche, wie ich glaube, durch das Unglück eures Vaters auf schwachen Fuß gesetzt worden. Jedoch, weil ich nicht gesonnen bin, vor eingenommener Mittagsmahlzeit von unseren importanten Affären ausführlich zu Ende zu sprechen, so werdet ihr euch belieben lassen, selbe bei mir einzunehmen. Inzwischen aber, bis die Speisen zubereitet sind, mir eine kurze Erzählung von eurem Geschlechte und eigener Auferziehung tun. Ich weigerte mich im geringsten nicht, seinem Verlangen ein Genügen zu leisten, und fastete zwar alles in möglichste Kürze, brachte aber dennoch länger als eine Stunde damit zu, war auch eben fertig, da die Speisen aufgetragen wurden. Nachdem wir beiderseits gesättigt und aufgestanden waren, befahl der Kapitän, Tobak und Pfeifen herzugeben, auch Kaffee zurechte zu machen, er aber langete aus seinem Kontor einen dreimal versiegelten Brief und überreichte mir denselben, ohne ein einziges Wort sprechen. Ich sah nach der Überschrift und fand dieselbe zu meinem größten Verwunderung also gesetzt. Dieser im Namen der heiligen Dreifaltigkeit versiegelte Brief soll von niemandem anders gebrochen als einem, der den Geschlechtsnamen Julius führet, von dem anno 1633 unschuldig enthaupteten Stefano Julius nachweislich abstammet und aus keuschem Ehebette gezeuget worden. Der Fluch sehr alter Leute, die da Gott fürchten, tut gottlosen und betrügerischen Leuten Schaden. Dergleichen Titel und Überschrift eines Briefes war Zeit meines Lebens nicht vor meine Augen kommen. Doch weil ich ein gut Gewissen hatte, konnte mich gar bald in den Handel schicken. Der Kapitän Wolfgang sah mich starr an. Ich aber machte eine freudige Miene und sagte, »Mon Père, es fehlt nichts als der gütige Erlaubnis, sonst hätte ich die Macht und Freiheit, diesen Brief zu erbrechen.« »Erbrechet denselben«, antwortete er, »im Namen der heiligen Dreifaltigkeit.« Weil er versetzte ich, im Namen der heiligen Dreifaltigkeit geschrieben und versiegelt worden und mein Gewissen von allen Betrügereien rein ist, so will ich doch nichts anderes, als auf dero Befehl denselben auch im Namen der heiligen Dreifaltigkeit erbrechen. Mit Aussprechung dieser Worte löste ich das Siegel und fand den Inhalt also gesetzt. Mein Enkel, anders kann und will ich euch nicht nennen, und wenn ihr gleich der mächtigste Fürst in Europa wäret, denn es fragte sich, ob mein glückseliger Charakter dem eurigen nicht vorzuziehen sei, indem ich ein solcher Souverän bin, dessen Untertanen so viel Liebe als Furcht und so viel Furcht als Liebe hegen, über dieses anbaren Gelde und Jubeln einen solchen Schatz aufzuweisen habe, als ein großer Fürst seinen Etat zu formieren vonnöten hat. Doch was nützet mir das Prahlen? Ich lebe vergnügt und will vergnügt sterben, wenn nur erst das Glück erlebt, einen von denjenigen, welche meinen Geschlechtsnamen führen, gesehen zu haben. Machet euch auf und kommet zu mir, ihr möget arm oder reich, krumm oder lahm, alt oder jung sein, es gilt mir gleich viel. Nur einen Julius von Geschlechte, der gottesfürchtig und ohne Betrug ist, verlange ich zu umarmen. Und ihm den größten Teil der mir und den meinigen unnützlichen Schätze zuzuwenden. Dem Herrn Leonard Wolfgang könnt ihr sicher trauen, weil er seine linke Hand auf meine alte Brust gelegt, die rechte aber gegen Gott, dem Allmächtigen, in die Höhe gereckt und mir also einen körperlichen Eid geschworen, diejenigen Forderungen, so ich an ihn getan, nach Möglichkeit zu erfüllen. Er wird alles, was ich an euch zu schreiben bedenken trage, besser mündlich ausrichten und eine ziemliche Beschreibung von meinem Zustande machen. Folget ihm in allem, was er euch befiehlt, seid gesund und kommt mit ihm bald zu mir. Datiert Felsenburg, den 29. September, anno Christi 1724. Meiner Regierung im 78. und meines Alters im 97. Jahre. Albertus Julius. Ich überlas den Brief wohl 5 bis 6 Mal, konnte mir aber dennoch in meinen Gedanken keinen völligen und richtigen Begriff von der ganzen Sache machen, welches der Kapitän Wolfgang sich leichtlich merkte und derowegen zu mir sprach, »Mein Sohn, alles euer Nachsinnen wird vergeben sein, ehe ihr die Auflösung dieses Rätsels von mir in Erzählung der wunderbaren Geschichte eures Vettern Albert Julius vernehmet, setzet euch demnach hernieder und höret mir zu.« Hiermit fing er an, eine meines Erachtens der wunderbarsten Begebenheiten von der Welt zu erzählen, die ich dem geneigten Leser als die Hauptsache dieses Buchs am gehörigen Orte ordentlicher und vollständiger vorlegen werde. Vor Itzo aber will nur melden, dass da der Kapitän über 2 Stunden damit zugebracht und mich in erstaunendes Vergnügen gesetzt hatte, ich mich auf eine recht sonderlich verpflichtete Art gegen ihn bedankte, in allen Stücken seiner gütigen Vorsorge empfahl, anbei allen kindlichen und schuldigen Gehorsam zu leisten, versprach. Nachdem aber festgestellt war, mit ihm zu Schiffe zu gehen, ließ er meine Sachen aus dem Gasthofe abholen und behielt mich bei sich in seinem eigenen Logis. Er bezeugte eine ganz besondere Freude über einige schriftliche Dokumenta und andere Dinge, welche Zeugnis gaben, dass ich und meine Vorfahren in richtigen Graden von dem Stefano Giulio herstammelten, weil derselbe meines Großvaters Großvater, Johann Balthasar Julius, aber als meines leiblichen Vaters Großvaters, der anno 1630 geboren, ein leiblicher Bruder des Alberti Julii und jüngster Sohn des Stefani gewesen. Unsere Abfahrt blieb auf den 27. Juni festgestellt, binnen welcher Zeit ich 200 Stück deutsche, 100 Stück englische Bibeln, 400 Gesang und Gebet, neben vielen anderen, sowohl geistlichen als weltlichen, höchst nützlichen Büchern, alle sauber gebunden, kaufen und zum Mitnehmen einpacken musste. Über dieses musste noch vor etlichen 1000 Talern allerhand sowohl künstliche als gemeine Instrumenta, vielerlei Hausrat, etliche Ballen weiß Papier, Tintenpulver, Federn, Bleistifte, nebst mancherlei Kleinigkeiten erhandeln, welches alles, wozu es gebraucht worden, am gehörigen Orte melden will. Mein werter Kapitän Wolfgang merkte, dass ich nicht gerne müßig ginge, überließ mir demnach alle Sorgfalt über diejenigen Punkte, so er nach und nach, wie sie ihm beigefallen war, auf ein Papier verzeichnet hatte. Und zeigte sich die wenigen Stunden, so ihm seine wichtigen Verrichtungen zu Hause zu sein erlaubten, meines verspürten Fleißes und Ordnung wegen sehr vergnügt. Am 24. Juni, gleich am Tage Johannes des Täufers, ließ sich, da wir eben mittags zu Tische saßen, ein fremder Mensch bei dem Kapitän melden. Dieser ging hinaus, denselben abzufertigen, kam aber sogleich wieder zurück ins Zimmer, brachte eine ansehnliche Person in Priesterhabitate an der Hand hineingeführt und nötigte denselben, sich bei uns zu Tische zu setzen. Kaum hatte ich den fremden Priester recht ins Gesicht gesehen, als ich ihn von meinem ehemaligen Informator, Herrn Ernst Gottlieb Schmelzhorn, erkannte, umarmete und zu verschiedenen Malen küssete, denn er hatte von meinem 10. bis ins 14. Jahr ungemein wohl an mir getan und mich herzlich geliebt. Als er mich gleichfalls völlig erkannt und geküsset, gab er seiner Verwunderung, mich all hier anzutreffen, mit Worten zu verstehen. Ich tat, ohne ihm zu antworten, einen Blick auf den Kapitän und nahm wahr, dass ihm über unser herzliches Bewillkommen die Augen voller Freudentränen stunden. Er sagte, setzet euch, meine Lieben, und speiset, denn wir hernach noch Zeit genug haben, miteinander zu sprechen. Demungeacht könnte ich die Zeit nicht erwarten, sondern fragte bald darauf meinen lieben Herrn Schmelzer, ob er bei den Lutheranern all hier in Amsterdam seine Beförderung gefunden. Er antwortete mit einigem Lächeln, nein. Der Kapitän aber sagte, mein Sohn, dieser Herr soll auf dem Schiffe, unser nach diesem angehörigen Orte, auch euer Vettern und Muhmen Seelsorger sein. Ich habe die Hoffnung von ihm, dass er nach nächstgöttlicher Hilfe, da selbst mir Wunder tun und sein Amt fruchtbarlicher verrichten werde, als sonst unter 100 lutherischen Predigern kaum einer. Und in der Tat hatte ihn der Kapitän in ordentliche Bestellung genommen, auf seine Kosten behörig zum Priester weihen lassen und in Amsterdam bei uns einzutreffen befohlen, welchem allen er dennoch aufs Neue genaueste nachgekommen war. Indem aber nunmehr fast alles, was der Kapitän entworfen, in gehörige Ordnung gebracht war, wandte derselbe die zwei letzten Tage weiter sonderlich zu nichts an, als seinen guten Freunden die Abschiedsvisiten zu geben. Wobei Herr Schmelzer und ich ihn mehrenteils begleiteten. Am 27. Juni 1725 aber verließen wir unter dem stärksten Vertrauen auf den Beistand des Allmächtigen die weltberühmte Stadt Amsterdam und kamen den 30. Dito auf dem Texel an, wo wir 14 Tage verweilten, den 15. Juli unter Begleitung vieler anderen Schiffe unter Segeln gingen und von einem favorablen Winde nach Wunsche fortgetrieben wurden. Nach Mitternacht wurde derselbe etwas stärker, welches zwar niemand von Seefahrern groß achten wollte, jedoch mir, der ich schon ein paar Stündchen geschlummert hatte, kam es schon als einer der größten Stürme vor. weswegen alle meine Courage von mir weichen wollte, jedoch, da ich nicht gesonnen, selbige fahren zu lassen, entfuhr mir folgende Tage nacheinander alles, was in meinem Magen und Gedärmen vorhanden war. Dem Herrn Schmelzer und vielen anderen, so er ebenfalls das erste Mal auf die See kamen, ging es zwar eben nicht anders, allein mir dennoch am allerübelsten, weil ich nicht eher außer dem Bette dauern konnte, bis wir den Kanal völlig passiert waren, da hingegen die anderen sich wenigen Tagen wieder gesund und frisch befunden hatten. Meinem Kapitän war im rechten Ernste bange worden, bei meiner so lange anhaltenden Krankheit, und indem er mir beständig sein herzliches Mitleiden spüren ließ, durfte es an nichts, was zu meinem Besten gereichte, ermangeln, bis meine Gesundheit wiederum völlig hergestellt war. Da ich denn sonst nicht bedauerte, als dass mich nicht imstanden befunden hätte, von den französischen und englischen Küsten im Vorbeifahren etwas in nahen Augenschein zu nehmen. Nunmehro sah ich nichts um mich als Wasser, Himmel und unser Schiff. Von den zurückgelegten Ländern aber nur eine dunkle Schattierung. Doch hatte kurz darauf das besondere Vergnügen, bei schönem, hellen Wetter die Küsten von Portugal der Länge nach zu betrachten. Eines Tages, da der Kapitän, der Schiffsleutnant Horn, Johann Ferdinand Kramer, ein geschickter Chirurgus von 28 bis 29 Jahren, Friedrich Litzberg, ein artiger Mensch von etwa 28 Jahren, der sich vor einem Mathematikum ausgab, und ich an einem bequemlichen Orte beisammen saßen und von diesem und jenem diskutierten, sagte der Leutnant Horn zu dem Kapitän: Mein Herr, ich glaube, Sie könnten uns allerseits kein größeres Vergnügen machen, als wenn Sie sich gefallen ließen, einige Ihnen auf derophilen Reisen gehabte Aventüren zu erzählen, welche gewiss nicht anders als sonderbar sein können. Mich wenigstens würden Sie damit sehr obligieren, wofern es anders seitens Ihrer ohne Verdruss geschehen kann. Ja, so viel zum Beginn. Das ist der Anfang der Insel Felsenburg von Johann Gottfried Schnabel, veröffentlicht 1731. Eines der populärsten Bücher seiner Zeit übrigens. Hat auch viel Einfluss gehabt, auch auf ähnliche Werke, auf Robinson Crusoe von Daniel Defoe, auch auf Edgar Allan Poe, der ja die Abenteuer des Arthur Gordon Pym verfasst hat im 19. Jahrhundert. Ja, und es spielt zu Anfang in Leipzig. Das war auch der Grund, wieso ich es hier in der Mittagspause drangenommen habe. Und als nächstes hören wir kurz erstmal Musik. Grazerdam, Grazerdam, vom Trümmerberg bis zur Stadtautobahn, Grazerdam, Grazerdam, Kachelöfen, Waschküche unterm Dach, Luftschutzkeller in allen Häusern, Grazerdam, Grazerdam, der Senat lagert Briketts für schlechte Zeiten, Grazerdam, Grazerdam, Grazerdam, Grazerdam. Unsere Wohnung, allerdings ganz oben. Ich kann nicht schlafen. Geh